Nächste Woche laden wir Sie an dieser Stelle ein, einen Schriftsteller, einen Journalisten kennenzulernen, dessen Name Sie ziemlich sicher schon einmal gehört haben, von dem Sie aber sehr wahrscheinlich noch nichts gelesen haben. Und das ist schade, denn er schreibt in einem großartigen Stil. Treffend und pointiert, komisch und klug, mit ausgeprägtem musikalischen Sprachgefühl. Ludwig Börn. Seien Sie gespannt auf Die lange Nacht von Klaus Leckeby. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.